Übungstest zur Vorbereitung auf die Prüfung Start Deutsch 1. Aufgabe 3. In dieser Aufgabe hören Sie kurze telefonische Mitteilungen. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Sie hören diese Texte zweimal. Hier ist das Reisebüro Sommer. Guten Tag. Leider haben wir im Moment geschlossen. Unsere Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen Sie so bald wie möglich zurück. Guten Tag, Frau Klein. Hier ist das Restaurant Marco Polo. Sie hatten bei uns einen Tisch für 6 Personen reserviert. Für den Freitagabend. Leider haben wir einen Fehler bei der Reservierung gemacht. Wir haben am Freitagabend keinen Tisch mehr frei. Am Samstag haben wir noch einen Tisch für 4 Personen und am Sonntag für 6 Personen. Vielleicht können Sie am Sonntag kommen. Montag haben wir geschlossen. Bitte rufen Sie uns so schnell wie möglich an. Hallo Paul, hier ist Andreas. Willst du mit mir am Wochenende ins Stadion gehen? Ich habe 2 Karten für das Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund am Sonntag. Ruf mich mal an oder schicke mir eine SMS, ob du Lust und Zeit hast. Danke. Tschüss. Hallo Carsten, Susanne hier. Ich war im Supermarkt und habe alles eingekauft. Nur den Wein und die Orangen habe ich vergessen. Brot habe ich gekauft. Kaufst du bitte auf dem Heimweg eine Flasche Rotwein zum Abendessen und 3 Kilo Orangen? Wir essen heute Abend etwas ganz Leckeres. Okay, bis dann. Hallo Anke, Steffi hier. Es tut mir leid, aber ich kann morgen mit dir nicht einkaufen gehen. Mein Sohn ist krank. Er hat Fieber und ich muss mit ihm zu Hause bleiben. Ich rufe dich später nochmal an. Ciao.